Eigentlich bin ich zufrieden. Ich meine, scheißegal, was diese Missgeburten sagen. Keiner kann mich jetzt verbieten. Ich reg mich nicht mehr auf. Im Gegenteil, ich sauf jedes Wochenende und baller Freestyles raus. At the Badge, H-A-T-E-R. Ihr zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, das war er. Yeah, ich bin der meistgehasste, denn ich bin nicht das, was ihr erwartet. Darauf scheiß ich. Wenn alle sagen, dass ich kein Gangster bin, sag ich, das weiß ich. Es ist Absicht, ich habe harte Texte. Doch machen sie mich gleich zum Gangster-Rapper. Nein, ihr Wichte, denn ich vernichte. Mit Worten, nicht mit Taten, sich mit anderen zu schlagen und zu zeigen, dass ich stark bin, das ist nix für mich. Das nenne ich Kindergarten, ich bin nicht mehr minderjährig. Ich kann es gut vertragen. Ich habe es mir überlegt. Soll ich jetzt mit Rap aufhören? Soll ich etwa wirklich gehen? Nur weil ich euch Hater störe. Ihr seid oben, wenn ich gehe. Doch ich tu's für meine Fans. Ich bin hier und bleib im Game. Macht Platz für Tricky App. Nein, ich bin kein blutiger Anfänger. Nenn mich den einen mutigen Draufgänger. Mein Rap ist pausenlos, energisch aufgeladen. Du verlierst den Faden, aber trotzdem machst du auf den Laden. Ich spiel die Karten aus und das ohne Joker. Ich hab dich nicht gedisst, nein, sondern ausgepokert. Das ist mein Leben, ja, ich nenne es mal Meisterwerk. Auch wenn du sagst, der Junge macht zu viel Verkehr. Oh. Und das immer, wenn ein kleiner Hater sich vor mir aufbaust. Das ist kein Softporn, hier werden Köpfe gefickt. Hol dir Popcorn, denn die Show beginnt, also zisch ab, du Fisch. Sack, scheiß auf Klick, scheiß auf Klack. Deine Spritzpistole ist ein Kack. Ich bin der eine in dieser gottverdammten Stadt, der wenigstens noch weiß, was er drauf hat. Ich hab es mir überlegt. Soll ich jetzt mit Rap aufhören? Soll ich etwa wirklich gehen? Nur weil ich euch Hater störe. Ihr seid oben, wenn ich gehe. Doch ich tu's für meine Fans. Ich bin hier und bleib im Game. Macht Platz für Tricky App. Sag, dass ich schlecht bin, ist mir doch Schnurz. Gegen mich bist du nur ein aufgeblasener Furz. Ich mach kurzen Prozess und das nur, wenn ich rap. Ich hab Durst nach den Tracks wie mein pures Gemächt. Und du planst einen Mord an mich und sofort regen sich die Supports wieder auf, wenn ich vor allen Leuten im Netz mein Diss präsentiere. Denn die meisten, die ich disse, können nicht verlieren. Aber wer austeilt, muss einstecken können. Es zeigt, wie sehr du dich beleidigt fühlst. Denn ihr gönnt mir einfach nichts. Keiner gibt es zu. Der Rapper aus Karlsruhe ist einfach gut. Ihr seid alle Versager, alle Nachahmer, allesamt arrogant und alles Nachsager. Fuck you. Dieser Rhyme ist nur ein Lückenfüller. Damit fühle ich die lyrische Patrone für den Knüller. Ich habe es mir überlegt. Soll ich jetzt mit Rap aufhören? Soll ich etwa wirklich gehen? Nur weil ich euch Hater störe. Ihr seid oben, wenn ich gehe. Doch ich tu's für meine Fans. Ich bin hier und bleib im Game. Macht Platz für Tricky App.